utilisait tout, qu'on utilisait tout, de manière qu'on utilisait tout, qu'on utilisait tout, de manière qu'on utilisait tout, qu'on utilisait tout, de manière qu'on utilisait tout, qu'on utilisait tout, de manière qu'on utilisait tout. Reproche à vous faire. Ich hoffe, ihr hattet die letzten drei Stunden genauso viel Spaß wie alle hier im Studio und ich natürlich auch. Wir sehen uns dann gleich in Offenbach für den Fall, dass ihr auf dem Weg dahin seid. Und ansonsten viel Spaß, egal wo auch immer hingeht. Bis dann, ciao.